ist aber seine Opfergabe ein Heißopfer, und er will sie von den Rindern darbringen, so muss es ein fehlloses männliches oder weibliches Tier sein, welches er vor Jahwe bringt. Sodann stemme er die Hand auf den Kopf seines Opfers und schlachte es vor der Türe des Offenbarungszeites, die Söhne Aarons aber, die Priester, sollen das Blut ringsum an den Altar sprengen. Hierauf soll er von dem Heißopfer Jahwe ein Feueropfer darbringen, nämlich das Fett, das die Eingeweide bedeckt, und alles Fett an den Eingeweiden, dazu die beiden Nieren samt dem Fett an ihnen, an den Lendenmuskeln, und das Anhängsel an der Leber, bei den Nieren soll er es wegnehmen. Die Söhne Aarons aber sollen es auf dem Altar über dem Brandopfer, das auf den Holzscheiten über dem Feuer liegt, in Rauch aufgehen lassen als ein Jahwe dargebrachtes Feueropfer lieblichen Geruchs. Ist aber die Opfergabe, die er zu einem Heißopfer für Jahwe bestimmt hat, dem Kleinvieh entnommen, so soll es ein fehlloses männliches oder weibliches Tier sein, welches er darbringt. Will er ein Lamm als Opfergabe darbringen, so bringe er sie vor Jahwe, stemme seine Hand auf den Kopf seines Opfers und schlachte es sodann vor dem Offenbarungszelte, die Söhne Aarons aber sollen das Blut ringsum an den Altar sprengen. Hierauf soll er von dem Heißopfer Jahwe ein Feueropfer darbringen, und zwar das Fett desselben, den ganzen Fettschwanz, dicht am Schwanzbein soll er ihn wegnehmen, dazu das Fett, das die Eingeweide bedeckt, samt allem Fett an den Eingeweiden, die beiden Nieren samt dem Fett an ihnen, an den Lendenmuskeln, und das Anhängsel an der Leber, bei den Nieren soll er es wegnehmen. Und der Priester soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen als Feueropferspeise für Jahwe. Besteht aber sein Opfer in einer Ziege, so bringe er es vor Jahwe, stemme die Hand auf seinen Kopf und schlachte es sodann vor dem Offenbarungszelte, die Söhne Aarons aber sollen das Blut ringsum an den Altar sprengen. Hierauf bringe er seine Opfergabe davon dar, als Feueropfer für Jahwe, nämlich das Fett, das die Eingeweide bedeckt, und alles Fett an den Eingeweiden, die beiden Nieren samt dem Fett an ihnen, an den Lendenmuskeln, und das Anhängsel an der Leber, bei den Nieren soll er es wegnehmen. Und der Priester soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen als eine Jahwe dargebrachte Feueropferspeise lieblichen Geruchs. Alles Fett gehört Jahwe zu. Das ist eine für alle Zeiten geltende Satzung, die ihr beobachten sollt von Geschlecht zu Geschlecht in allen euren Wohnsitzen, unter keinen Umständen dürft ihr Fett oder Blut genießen.